ich die Geschichte des Kommunisten Rudi Schulte aus Essen. 63 Jahre alt und noch immer in Betrieb. Über den da hat's noch keiner was geschrieben, weil so richtig große Taten hat er nie vollbracht. Und dem fehlt das Flair des Revolutionären, was die progressiven Weimar heißer macht. Seine Nase haben die Nazis eingeschlagen und er hinkt von wegen Arbeitsunfall und bei ihm zu Haus, da ist es nicht mal proletarisch, so mit Sofa, Kissen, Bronze, Schäfer und doch gelesen hat er viel, was seine Klasse anbetrifft, aber Zeit für Kultiviertes hat er selbstverständlich nicht. Denn die Zeit war Kampf und er war Tag für Tag und manchmal war er auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, vor und nach dem Sieg des Proletariats. Der erzählt nicht viel, da kannst du lange fragen, weil der fragt zunächst, wem das Gesagte nützt, dass er schon mit 12 beim Ruhraufstand dabei war, hat auf heißgeschossene MGs gepisst, wurde Schlosser, wurde paar Mal rausgeschmissen, denn die Krupps, die mögen keinen Kommunist, dann Rotkämpferbund und dafür Z2 Jahre und zurück in den Betrieb, weil das sein bester Kampfplatz ist. Und der Kampf gegen Faschisten, in den Straßen nachts kein Licht. Und die Frau hat wach gelegen, flennen tat sie selbstverständlich nicht. Denn der Kampf ging weiter, weiter Tag für Tag. Und manchmal ging er auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, vor und nach dem Sieg des Proletariats. Dann folgt die Diktatur des Hitlerfaschismus. Und aus dieser Zeit, da gibt es nichts zu singen. Und das sind die Stationen des Kommunisten Rudi Schulte aus Essen. 1933 bis 1934, Moorsoldat im KZ Bürgermoor. 1935, zurück in den Betrieb und Aufbau illegaler Zellen. 1936 bis 1939, Zuchthaus wegen Spendensammlung für den Kampf in Spanien. 1940, lebenslänglich wegen Beschädigung von Maschinen, Organisation von Bummelstreiks und Vertrieb illegaler Betriebszeitungen. Bis 1945 KZ Neuengamme. Und dann zurück in diesen großen Trümmerhaufen. Und war müde, hat gedacht, lass mal die anderen ran. Aber Krupp war auferstanden aus Ruinen. Und die Herren Generale fingen wieder an. Also weiter agitieren, demonstrieren. Waren paar Fische in dem großen Meer voll Hass. Wurden mehr, da haben sie die Partei verboten. Und die Krupps, die schmissen immer wieder raus. Und die Herren in Ledermänteln, da gab's manch bekannt Gesicht. Hätte gerne reingeschlagen, tat er selbstverständlich nicht. Denn der Kampf ging weiter, weiter Tag für Tag. Und manchmal eben auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist. Vor und nach dem Sieg des Proletariats. Und dann kamen auch mal wieder gute Tage, rote Fahnen, Barrikaden, Streiks und rote List. Gab auch Sprüche, wild gewordene Studenten sagten ihm, du feiger Revisionist. Das erzählte er am Abend seinen Tauben und da haben seine Tauben sehr gelacht. Bei den Tauben spricht er oft auch seinen Wunsch aus, dass er einmal diese große Reise macht. Durch das Drittel dieser Welt, das jetzt schon rot geworden ist. Aber dass er einfach losfährt, macht er selbstverständlich nicht. Denn der Kampf geht weiter, weiter Tag für Tag und manchmal eben auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, vor und nach dem Sieg des Proletariats. Rudi Schulte aus Essen, 63 Jahre alt, seit 40 Jahren verheiratet, ein Sohn. Er ist Lehrer in Leipzig. Rudi Schulte, 63 Jahre alt und noch immer im Betrieb. Und die wollen ihn schon mal wieder rausschmeißen. Diesmal wegen verdienter Altersruhe, Invalidität. Aber wird ihm nicht gelingen. Und jetzt gibt's auch schon mal Krach mit den jüngeren Genossen. Lange Haare, Bärte, Mädchen, wo man alles sehen kann. Die wollen jetzt so Witzchen in die Betriebszeitung reinbringen. Hat er mal auf den Tisch geschlagen, verschiedenes klargestellt, über Mode erzählt, überhaupt. Aber die haben bloß gelacht und ihn überstimmt. Und dann hat er losgebrüllt, ach leck mich du all am Arsch, und ist abgehauen. Aber natürlich kommt er wieder, denn Die Betriebszeitung muss hier raus und die Grundeinheitssitzung muss stattfinden. Und jetzt werden auch die Nächte manchmal schwerer. Und er schläft schlecht, manchmal träumt er sogar schon. Er fährt oben auf einer großen roten Lok, ganz einfach durch die große Sowjetunion. Bis zum roten Platz, da heulen die Sirenen, in das Morgenrot den Schluss der langen Nacht. Und an der Kremlmauer lehnt Genosse Leni und sagt, Schulden, Rudi, hast du gut gemacht. Und dann rappelt auch der Wecker wieder auf zur ersten Schicht. Na und über seinen Traum, das spricht er selbstverständlich nicht. Denn der Kampf geht weiter, weiter Tag für Tag und manchmal eben auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, wonach denn sie des Proletariats.